Wo hat ein anderer Orden, nachdem er von seinem ersten Eifer nachgelassen, mit Schriften und Beispielen einiger Professoren so große Lauigkeit in Betreff des Wuchers, der Kirchengebote, ja selbst der Gebote Gottes und überhaupt aller Regeln des christlichen Lebens eingeführt? Ich meine hier hauptsächlich die christliche Lehre, welche die Jesuiten so sehr verdorben haben, dass, wenn man ihnen glaubt, die ganze Moral in Probabilismus und ein willkürliches Wesen ausartet. Wo hat jemals, solange es Religiosen gibt, ein anderer Orden eine öffentliche Bank gehalten, Geld auf Wucher geliehen, in seinen eigenen Häusern Fleischbänke gehabt und andere schändliche und für Ordensmänner unanständige Gewerbe getrieben? Wo hat ein anderer Orden öffentlichen Bankrott gemacht und zum Ärgernisse der Laien zu Wasser und zu Lande öffentlich Handel getrieben? Wahrlich, dies nur zu weltliche Betragen kann nicht von demjenigen kommen, der im Evangelium sagt: Niemand kann zugleich Gott und dem Mammon dienen. Die ganze große und bevölkerte Stadt Sevilla, heiligster Vater, schwimmt in Tränen. Witwen und Waisen, verlassene Jungfrauen, Priester und Weltliche rufen mit Jammern, dass sie von den Jesuiten elend betrogen worden sind, welche von ihnen 400.000 Dukaten entliehen, zu ihrem Privatnutzen verwendet und dann einen schändlichen Bankrott gemacht haben. Da sie um deswegen vor Gericht berufen und zum Ärgernisse Spaniens einer so schändlichen Tat, die bei jedem Privatmenschen den Tod verdient hätte, überführt worden sind, wandten sie ihr Möglichstes an, um sich vermöge der geistlichen Immunität dem weltlichen Richter zu entziehen. Die ganze Kirche in China, heiliger Vater, seufzt und beklagt, dass sie von den Jesuiten nicht so fast unterrichtet als verführt worden, dass man ihr die Gebote der Kirche und das Geheimnis des Kreuzes Jesu Christi verborgen gehalten, dass man ihr heidnische Gebräuche erlaubt und christliche Gebräuche mehr verdorben als eingeführt habe, dass die Lehre der Jesuiten Heiden zu Christen und Christen zu Heiden gemacht und dass von ihnen Gott und Belial sozusagen in einer Kirche und auf einem Altar aufgestellt worden, dass also unter der Larve des Christentums Götzen angebetet oder besser unter der Larve des Götzendienstes unsere heilige Religion verspottet und entehrt werde. Ich besitze einen ganzen Band jesuitischer Apologien, in denen sie die schändliche Art, den Glauben in China zu predigen, wegen welcher sie von den Dominikanern und Franziskanern beim Heiligen Stuhle verklagt worden sind, eingestehen. Einer aus ihnen, Diego Morales, Rektor des Kollegiums zum Heiligen Josef auf Manila, verteidigt diese Dinge, die von Eurer Heiligkeit am 12. September 1645 und in 17 Dekreten der Kongregation der Propaganda Fide verdammt worden, mit unglaublicher Halsstarrigkeit. Am angegebenen Ort, Seite 118 und folgende. Tomek, der Geschichtsschreiber der Prager Universität, sagt: Die Blütezeit des Jesuitenordens war für Böhmen die Zeit des tiefsten Verfalls der Nationalbildung überhaupt und der Wissenschaften insbesondere. Und dem Einflusse des Ordens war es vorzüglich zuzuschreiben, dass nach den schweren Schlägen einer inneren Umwälzung und eines langwierigen verheerenden Krieges, des Dreißigjährigen, welche den Verfall herbeigeführt hatten, das Wiederaufwachen vom Todesschlaf mehr als ein Jahrhundert lang aufgehalten wurde. Geschichte der Prager Universität, Prag 1849, Seite 290. Obwohl Leibniz häufig in Ausdrücken großer Wertschätzung von einzelnen Jesuiten spricht und überhaupt dem katholischen Ordenswesen freundlich gegenübersteht, kommt er doch zu einem allgemeinen Verwerfungsurteil über den Jesuitenorden. Siehe hierzu ein Schreiben vom 14. Juli 1690 an den Landgrafen Ernst von Hessen-Rheinfels in Rommel, Leibniz und Landgraf Ernst von Hessen-Rheinfels, Frankfurt 1847, Band 2, Seite 224 und folgende. Vergleiche auch die zuvor mitgeteilte Äußerung von Leibniz über das politische Treiben der Jesuiten. Was während des jahrelangen Kampfes, den der Geschichtsschreiber der Bayerischen Landesuniversität Prantl neuerdings dargelegt hat, von den Ingolstädter Professoren in den mit dem Geistlichen Rat zu München geführten Verhandlungen am Ende des 16. Jahrhunderts gegen die Jesuiten vorgebracht wurde, ist so scharf und zugleich so treffend, dass es zu dem Besten gehört, was wieder den Orden zur Zeit seines Emporkommens von unzweifelhaft katholischer Seite, den Ingolstädter Professoren, überhaupt gesagt worden ist. Bald wird über die offenbaren Verleumdungen geklagt, welche die Jesuiten gegen die Universität zu üben lieben, sowie über ihre Begierde, alles an sich zu reißen. Bald weisen die Professoren auf die Gefahr hin, dass es die Väter in Ingolstadt wie in Dillingen treiben, dass Rektor und Professoren nur noch als Büttel und Schergen der Jesuiten figurieren sollen. Bald wird ihnen vorgeworfen, dass sie unrechtmäßig die Ehre Gottes im Munde führen und Scandalum, Scandalum bis nach Rom rufen, auch wenn die Universität lediglich im Sinne der Notwehr handelt. Wenn nicht die neuen Prätensionen zurückgeschlagen werden, sagt die Universität in einer Vorstellung vom 11. Juli 1572, kommen sie sicher jedes Jahr und jeden Monat wieder, bis sie dem Herzog das ganze Schulregiment abgefragt haben. Denn sie stellen sich überhaupt auf gleichen Fuße mit dem Landesherrn, wie wenn dieser nur ein Kontrahent in einem Vertrage wäre, und die Hofräte, richtiger wohl geistliche Räte, haben ihre freie Verfügung bereits eingebüßt, da die Jesuiten zuerst immer in Rom anfragen. Ja, durch die Langmut der Patrone des Ordens sind den Jesuiten bereits derart die Hörner gewachsen, dass sie von sich aus beliebige Resolutionen erlassen. Früher hatte die Universität gebeten, man möge den Jesuiten ein für allemal unübersteigbare Schranken setzen. Jetzt erkennt man, dass auch das nicht helfen würde, denn dies Ungeziefer kriegt dennoch durch. Wer gegen sie, die Jesuiten, redete, wurde verketzert. Verdacht der Ketzerei aber war eine gefährliche Sache. Nachdem verschiedene sehr angesehene Männer vom Hofe aus diesem Grunde verjagt worden waren, schwiegen die anderen. Für eine große Klasse der Bevölkerung gab es noch andere Rücksichten, um von den alles belauschenden Jesuiten nur respektvoll zu sprechen. War es doch sogar in Ingolstadt, wie der Vizekanzler der Universität im Vertrauen klagte, damals schon gefährlicher, über den Pförtner der Jesuiten als über den Regenten selbst zu reden. Siehe Historische Zeitschrift, Band 31, Seite 374 und folgende, sowie Kluckhohn, die Jesuiten in Bayern. Kardinalerzbischof Migazzi von Wien, im Übrigen nichts weniger als den Jesuiten feindlich, gesteht doch: Es haben die Patris Societatis Jesu im Anfang ihrer Einsetzung wegen ihren Eifer und ihren Bemühungen großes Lob verdient. Allein gleich wie alle übrigen menschliche Einrichtungen ihren Wachstum und Abnahme haben, also haben die Patris Societatis das nämliche Schicksal in ihren Verrichtungen erfahren. Aus dem Archiv der KK-Studienhofkommission, King, Geschichte der Kaiserlichen Universität Wien, Wien 1854, Band 1, Seite 420. Piaget, Essays sur l'organisation de la Compagnie de Jésus, Paris 1893, Seite 235 und folgende, schreibt mit überlegener Sachkenntnis: Wenn man denkt an die Hingabe der Jesuiten für die katholische Sache, an ihre unermüdliche Arbeit, an ihren tatsächlichen und allmächtigen Einfluss, so taucht von selbst eine Frage auf. Welches sind die Erfolge ihrer Anstrengungen? Und erstaunt findet man, dass die Erfolge in keiner Weise dem entsprechen, was man von dieser fähigen und kraftvollen Organisation zu erwarten berechtigt ist.